Bitişen. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ha? Bülger Oglu. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ha? Herr Doktor, sagen Sie mir noch mal Ihren richtigen Familiennamen. Mein Name ist Bülger Oglu. Gürige Uglu. Okay, Bülger ja. Oglu, ja. Ja, Herrn, habe ich das richtig? Okay, gut, Okay. alles klar. Bevor Sie mir Ihre Beschwerde erzählen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, was Sie wissen müssen, müssen Sie natürlich fragen. Ja. Okay, danke. Wie heißen Sie? Ich heiße Joachim Schäfer. Achim Schäfer. Joachim Schäfer. Joachim Schäfer. Ich bin ein Mann. Okay. Joachim Schäfer. Herr Schäfer, wie alt sind Sie? Ich bin 48. Okay, wann genau sind Sie geboren? Am 17.04.75. 75. Okay, danke schön. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,83 Meter. 83. Wie viel wiegen Sie? 90 Kilo. Okay, danke für Informationen. Was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie, Herr Schäfer? Ja, also das ist eigentlich jetzt erst ganz vor kurzer Zeit aufgetreten. Ich habe seit 2 Stunden ganz heftige Schmerzen hier im rechten Rückenbereich und das strahlt also heftig aus und also das sind ganz, ganz starke Schmerzen. Und was mir schon aufgefallen ist, dass ich ganz oft auf die Toilette gehen muss, das habe ich jetzt die Tage schon gemerkt. Und dass das auch ein bisschen wehtut beim Wasserlassen. Okay, Sie haben gesagt, seit 2 Stunden rechten Rückenbereich haben Sie heftige Schmerzen. Ja, also es sind richtig ganz schlimme Schmerzen, ja. Okay, Sie gehen Toilette zu viel, ja? Ja, genau. Ich muss ganz oft und dann kommt nur ganz wenig. Okay. Ganz oft Ja, und dann ganz wenig, okay, verstehe. Herr Schäfer, haben Sie noch etwas Beschwerden? Oder das war alles? Naja, das langt mir völlig. Ich habe solche heftigen Schmerzen, ich kann mich ja kaum rühren. Und aber ich musste mich auch einmal schon übergeben jetzt. Übergeben, einmal übergeben. Okay, verstehe. Und ich kann mir das gar nicht erlauben, dass ich werde eigentlich bei meiner Arbeit gebraucht. Ich bin selbstständig und ich kann mir das eigentlich nicht erlauben, jetzt krank zu sein. Also ich brauche Okay. schnelle Hilfe jetzt, ja. Okay, verstehe. Herr Schäfer, strahlende Schmerzen irgendwohin aus? Ja, sagte ich ja, dass das, also das strahlt so in die Leiste rein und das strahlt auch bis ins Genital rein. Also sehr heftig, ja. Okay. Könnten Sie bitte Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala einordnen? Wobei eins sehr leichter Schmerz, zehn ein unerträglicher Schmerz ist. Also dann würde ich schon sagen, das ist bei 8 bestimmt, ja. Okay. Okay. Können Sie am Ende des Gesprächs diese Schmerzen aushalten oder sollen wir Ihnen gleich ein Schmerzmittel geben? Ja, es wird ja nicht so lange dauern. Dann warten Sie ruhig Okay. noch einen Moment. Okay, 15 Minuten wir machen dann, Ja, okay. ich habe das ja jetzt schon eine Weile, ja. Okay, danke schön. Haben Sie Übelkeit zurzeit? Na, jetzt, nachdem ich mich übergeben habe, ist es ein bisschen besser, aber ich fühle mich schon nicht gut. Okay, nicht Übelkeit jetzt. Okay. Nö, jetzt im Augenblick nicht. Okay, verstehe. Haben Sie diese Beschwerde in Vergangenheit erlebt oder das ist das erste Mal? Sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt, solche heftigen Schmerzen. Also, wie Okay. gesagt, dass ich jetzt so oft zur Toilette muss, das ist schon einige Tage. Ne? Aber jetzt diese Schmerzen, nee, das habe ich noch nicht gehabt. Okay, danke. Herr Schäfer, haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Nein, ich meine, also ich wiege mich nicht so oft, aber ich glaube nicht, dass mein Gewicht sich verändert hat. Okay. Okay. Haben Sie Schlafprobleme, Herr Schäfer? Ich meine Durchschlafstörung, Einschlafstörung. Naja, jetzt letzte Nacht habe ich nicht gut geschlafen, weil ich immer auf die Toilette musste, aber normalerweise schlafe ich gut, wobei ich berufsbedingt immer sehr früh aufstehen muss. Dadurch muss ich auch immer früh schlafen gehen. Okay, und okay. Herr Schäfer, haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Beim Stuhlgang? Nein, normalerweise eigentlich gar nicht. Nein. Nein, und jetzt auch Okay. nicht. Okay, Stuhlgang-Problem. Okay. Nur Wasserlassen-Probleme? Ja, Okay. da umso mehr jetzt im Augenblick. Okay. Normalerweise auch nicht. Also, ne? Okay. Haben Sie Ihr Urin Blut bemerkt? Da sagen Sie was. Ja, das stimmt. Da war so ein bisschen rote Spuren drin. Das habe ich gesehen, ja. Okay. Gut. Gesehen. Okay. Und das war diese Urin war klar oder trüb oder Ja, so genau sieht man das ja nicht, wenn das dann im Becken ist, mischt sich das ja mit Wasser, aber ich würde sagen, das war durchsichtig, ja, also klar. klar, okay. Danke. Herr Schäfer, ich möchte über Ihre Krankengeschichte fragen. Gibt es in Ihrer Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Ja, also das. Entschuldigung. Entschuldigung. Bitte schön. Okay, wir machen weiter. Ja. Ja, Herr Schäfer, gibt es in Ihrer Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Ja, also ich habe ein bisschen hohen Blutdruck. Das weiß ich. Ja, das hat man vor 4 Jahren mal festgestellt. Und alles andere, naja, das sind so Sachen, die halt auch mit der Arbeit zu tun haben. Ich habe immer wieder so Sehnenscheidenentzündung am Arm. Da muss ich eigentlich auch so eine Orthese tragen, so eine Bandage. Aber das kann ich bei der Arbeit halt eigentlich nicht. Und ja, kürzlich, also gestern ist das passiert, habe ich mir auch eine Verbrennung an dem anderen Arm zugezogen. Das passiert häufiger mal. Wissen Sie, ich bin Bäcker von Beruf und arbeite in der Backstube, bin selbstständig. Und ja, da kommt man schon mal irgendwo gegen den Ofen oder gegen ein heißes Blech und dann verbrennt man sich halt ein bisschen. Es ist aber Berufskrankheit bei uns, ja. Okay. Sie haben gesagt, Sie haben erhöhten Bluthochdruck seit vier Genau. Jahren. Seit vier Ja. Jahren. Was nehmen Sie dagegen ein? Ja, das heißt, glaube ich, Diltiazem, das Zeug. Diltiazem, da nehme ich morgens und abends eine. Okay. Wie viel Milligramm wissen Sie? Ich meine, da steht 90 drauf. 90. Okay. Danke. Haben Sie noch etwas Schilddrüsen, zum Beispiel Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion, Blutzuckerkrankheit, Nee, erhöhte nee, sowas habe ich Blutfette? alles nicht. Okay, das ist gut. Und Sie haben gesagt, ich habe Orthese gehabt, ja? Ja, die soll ich eigentlich tragen, weil ich mir immer an den Unterarmen diese Sehnenscheidenentzündung habe. Aber das kann ich bei der Arbeit natürlich nicht tragen. Ne, denn Okay. Okay. Wann war das diese Orthese welche Art empfiehlt und wann war das? also die soll ich halt tragen wegen der Unterarme. Und das kommt immer wieder. Und zum letzten Mal war das jetzt akut vor einem Monat. Und Ich kann die aber eigentlich eben bei der Arbeit nicht tragen. Ich kann die wohl tragen, wenn ich im Haus irgendwas mache, zu Hause. Aber so bei der Arbeit geht Okay, das halt nicht. Ne? danke. Sind Sie schon mal operiert worden, Herr Schäfer? Nein, ich habe noch nie eine Operation gehabt. Okay, das ist okay. Und haben Sie Allergie, Herr Schäfer? Ja, ich habe sogar eine ganz doofe Allergie, auch beruflich sehr schlecht, und nämlich eine gegen Wespenstiche. Welche Allergie? Ich konnte nicht akustisch verstanden. Gegen Wespenstiche. Westpinstische. Und wo Kuchen ist, ne, sind im Sommer Wespen ja nicht weit. Und insofern muss ich da immer sehr aufpassen, dass ich da nicht gestochen werde. Okay. Wie äußert sich diese Allergie? Ja, da kriege ich ganz dramatisch, also dass ich keine Luft mehr bekomme und dass die Schleimhäute anschwellen. Also das sollte ich schon möglichst vermeiden. Heute. Schleimhäute, Schwellung, ja? Okay. Und haben Sie Unverträglichkeit? Ja, also das ist noch nicht so ganz raus, aber es scheint so zu sein, dass ich Laktose nicht vertrage. Ich Okay. habe das gemerkt, dass ich auf Milch so ein bisschen reagiere mit Bauchbeschwerden. Aber zurzeit trinke ich praktisch keine Milch. Und ja. Und wenn Sie Milch trinken, haben Sie Blähungen, ja? Ja, Bauchbeschwerden und mal Durchfall und mal Blähungen, genau. Okay. Und ja, Herr Schäfer, ich möchte über Ihre Eltern fragen. Leben Ihre Eltern noch? Ja, die leben beide noch. Das ist gut. Gott sei Dank. Könnten Sie bitte über Ihre Eltern vor Erkrankungen erwähnen? Ja, also genau weiß ich das nicht, was die haben. Also ich weiß nur, dass mein Vater was hat. Der hat so eine Verschlusskrankheit an dem rechten Bein und hat da so eine offene Stelle. Und dem ist vor einem Jahr sowas, ist die rechte Großzehe abgenommen worden, weil er dadurch Blutungsstörungen hatte. Okay. Großsee. Die Okay. rechte Großzehe, ja. Abgenommen. Okay, verstehe. Könnten Sie bitte über Ihre Mutter erwähnen? Zum Beispiel. Aber eigentlich ist die gesund, die hat so ein bisschen Probleme mit der Wirbelsäule. Aber also die läuft so ein bisschen krumm, aber naja, die ist auch nicht mehr jung, ne? Also ja, aber eigentlich ist die sonst fit ziemlich. Okay. Haben Sie Geschwister? Nein, Geschwister habe ich nicht. Okay. Herr Schäfer, sind Sie verheiratet? Ich lebe zurzeit getrennt von Getrennt, meiner okay. Frau. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben drei Kinder, die sind aber bei meiner Frau. Sind Sie gesund? Die Kinder sind gesund, ja, klar. Okay, das ist gut. Sie haben gesagt, ich bin Bäcker, ja? Ja, genau, ich habe eine eigene Bäckerei. Okay. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit? Ja, was weiß ich, da wächst man ja so rein, ne? Also wenn man eine eigene Firma hat, dann ist man ja selber derjenige, der entscheidet. Und Okay. doch, eigentlich bin ich sehr zufrieden. Ist natürlich viel Arbeit, ja, das ist schon klar. Und es ist im Okay. Augenblick sehr schwer, Personal zu bekommen, ja. Okay. Herr Schäfer, ich möchte über Ihre Alkoholkonsum und Zigarette fragen. Rauchen Sie? Oh, seit 5 Jahren rauche ich nicht mehr. Bin ich sehr stolz drauf, dass ich das aufgegeben habe. Okay. Aufgehört, okay. Wie lange waren Sie Raucher? Oh, ja, ein bisschen was über 20 Jahre. Über 20 Jahre, ja. Und wie viel Zigaretten hatten Sie pro Tag geraucht? Ja, wenn schon, denn schon. Also ein Päckchen am Tag war das sicher. Okay. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, Alkohol, also nach Feierabend und so zum Einschlafen, da trinke ich so 2 bis 3 Gläser Bier abends, aber sonst, also Schnaps oder sowas trinke ich nicht. Okay, zwei, drei Glas Bier, ja? Feiertage, Feiertage. Nö, abends so, am Feierabend, ne? Feierabend, okay. Okay. Seit wann Und zum trinken Sie Alkohol? Bitte? Seit wann trinken Sie Alkohol? Ach, seit ich aus der Schule bin, oder ja, so als junger Mann, da trinkt man natürlich auch mit seinen Kumpels. Ja, Könnte man bestimmt sagen, schon. 30 Jahre? Gut und gerne, ja. Okay. Nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich, Herr Schäfer. Das ist eine Routinefrage. Hatten Sie Kontakt mit dem Drogen? Mit Drogen? Nein, mit Drogen habe ich nie was zu tun gehabt. Okay. Okay, das ist gut. Treiben Sie Sport, Herr Schäfer? Eher nicht, würde ich sagen. Also manchmal, wenn ich am Wochenende frei habe, fahre ich ein bisschen Fahrrad oder was weiß ich, im Sommer, wenn es sehr warm ist, gehe ich auch mal schwimmen. Aber meistens komme ich nicht so richtig dazu. Okay. Sind Sie schon sind Sie gegen Corona geimpft? Ja, klar, gegen Corona bin ich 3-mal geimpft. Dreimal geimpft, okay. Und haben Sie in den 6 Monaten Auslandreisen unternommen? Nein, im Ausland war ich nicht, nein. Okay. Herr Schäfer, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder fragen Sie an mich? Fragen an Sie. Ja, also jetzt langsam wird es doch ein bisschen unangenehm mit den Schmerzen. Wäre schon gut, wenn ich jetzt ein Medikament bekommen könnte oder auch wenn Sie mir sagen, was man dagegen tun kann. Ne? Okay. Gegen, Ich und würde auch, wo das herkommt, diese Schmerzen. vorschlagen, dass wir folgendermaßen vorgehen. Zuerst würde ich Ihnen etwas, zuerst würde ich Ihnen körperlich untersuchen, dann würde ich Ihnen, Sie körperlich ja, untersuchen. ich würde Sie körperlich untersuchen, dann würde ich Ihnen etwas Blut abnehmen Ah ja, und okay. danach würde ich bildgebende Untersuchung veranlassen. Was Wenn wäre eine bildgebende Untersuchung? das ist zwei Ebene, zum Beispiel zwei Ebene Bauchgrafie und gegebenes Eine Bauchgrafie? Röntgenaufnahme. Röntgenaufnahme, zwei Ebene Eine Röntgenaufnahme am Röntgenaufnahme, okay. dann würde ich Ultraschall veranlassen. Okay. Und was kann man da sehen? Ja, das könnte kann das könnte ich kann nicht genau sagen jetzt. Wenn Ergebnisse bei uns vorliegt, können wir sprechen. Ja, und möchten Sie etwas fragen oder? Naja, also ich verlasse mich da auf Sie, dass Sie das machen, was nötig ist. Ja, okay, gut. Wo muss ich Okay. jetzt hingehen? Wo muss ich jetzt hingehen? Wo muss es Wo muss sehen? ich hingehen? Muss ich im Ha, okay. Wartezimmer Ja, warten? nehmen Sie bitte im Wartezimmer Okay. Platz und ich rufe gleich Sie auf. Sehr gut. Okay. Ja. Ja, Haben wunderbar. Kollegen oder Vielen Kolleginnen andere Fragen? Dank. Ja, fühlen Sie sich fiebrig oder haben Sie Ja. Fieber? Gute Frage. Ah, sagt er nichts dazu? Ich glaube, er fühlt sich eher nicht fiebrig. Also er hat nicht gemessen und nein. Ja, und kein Schüttelfrost? Nee, Schüttelfrost hat er auch nicht. Dankeschön. Jo. Hatten Sie Ja, eine? hallo. Ja, ich habe eine Frage. Für mich Ja. Ihre Name ist ein bisschen schwierig, deswegen ich würde gerne bitten ein buchstabieren Ihren Namen. Buchstabieren. Ja. Ja. Vorname JOACHIM, Joachim. Und Schäfer, wie der Mann, der die Schafe hütet. Also SCH, A Umlaut, FER. Ja, okay, danke. Okay? Ja, gerne. Hatten Sie einen Unfall? Ein was? Hatten Sie einen Unfall? Einen Unfall? Ja, Nee, und also nur diesen kleinen Unfall da mit meinem Backblech, wo ich mir den Arm verbrannt habe. Sonst hatte ich keinen Unfall. okay. Könnten Sie diese Schmerzen beschreiben? Sind sie eher dumpf, stechend, brennend, kolikartig? Ja, also die sind krampfartig, kolikartig sind die. Und ich denke, sie sind eher drückenstechend. Rücken stechen. Sind die Schmerzen einem wellenförmigen Verlauf? Das heißt, schwellen sie immer wieder an und ab? Ja, krampfartig, ja, krampfartig sind die, ja. Krampfartig. Wellenförmig. Okay. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Ja, ich habe die erst 2 Stunden, ja. Also ich weiß keinen Auslöser und ich habe bisher auch nichts gefunden, was dagegen hilft. Okay. Ne? Sie haben gesagt, oder ich verstehe richtig oder nicht, welche Medikament haben Sie eingenommen? Gegen die Schmerzen habe ich noch gar nichts eingenommen. Okay. Sind Sie schon einmal operiert worden? Nein, hat er gefragt, habe ich verneint. Okay. Drogenkonsum nicht gefragt. Hat er auch No. gefragt? Habe ich Ja. auch verneint. Okay. Das war's. Dankeschön. Und sind die Schmerzen eher diffus oder können Sie die lokalisieren? Ich kann die schon lokalisieren. Die sind also im Rechten rechten, Rücken. rechten, mal eben gucken. Rechten Dass ich das falsch sage? Rückenbereich. Rechten Rechten. Rückenbereich. Im rechten Rückenbereich und sie strahlen in die Leiste aus und ins Genital. Genital. Ja. Okay, danke. Plötzlich angefangen, mit der Zeit verschlechtert. Ja. Plötzlich angefangen. Oder Nee, plötzlich angefangen. plötzlich angefangen, aber mit der Zeit, Plötzlich angefangen. ich weiß, plötzlich angefangen, aber mit der Zeit, diese Schmerzen sind verschlechtert oder Ja, gleich ich habe die geworden. jetzt 2 Stunden. Ich habe diese Schmerzen 2 Stunden und sie sind seit 2 Stunden krass, also Ja, heftig. okay. Ja, ich habe Danke. angegeben eine Schmerzintensität von 8. Ja, Ja, das sehr ist häufig. schon, ne? Ja, also der ist wie erschlagen von seinen Schmerzen, ne? Sie haben gesagt, Ihre Finger, eine Probleme. Könnten Sie bitte genau beschreiben? Ich verstehe Also, nicht. er hat 2 verschiedene Sachen. Ja. Er hat durch die Arbeitsbelastung hat er eine Sehnenscheidenentzündung im Unterarm und muss eigentlich eine Orthese tragen. Das kann er aber bei seiner Arbeit als Bäcker nicht. Ja, weil aus hygienischen Gründen. Er kann diese Orthese nicht tragen, weil er dann seine Hände nicht waschen kann. Ja, gut. Also trägt er die nicht. Dann hat er ein anderes Problem, dass er sich kürzlich verbrannt hat an einem Backblech. Er hat sich eine Brandwunde zugezogen, am linken Arm, aber er sagt, das habe ich ständig. Was man sich vorstellen kann, wenn man in einer Bäckerei arbeitet, immer mit großen, schweren, heißen Sachen umgeht, ja, dass man sich da leicht mal verbrennt. Ja? Also 2 verschiedene Verletzungen an den Armen, die aber nichts mit dem Bauchschmerzen da oder mit den Rückenschmerzen jetzt zu tun haben. Dankeschön. Jo. Können wir als das Gespräch anfangen? Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden gehabt? Schon Nein, gefragt. hat er gefragt, habe ich auch gesagt, nee, sowas habe ich noch nie gehabt. Das Einzige, was ich gesagt habe, einigen Tagen habe ich das gemerkt, dass das Wasserlassen wehtut und dass ich eben häufiger gehen muss. Aber solche Schmerzen hatte ich noch nie. Okay? Oft Wasserlassen und Nüchtere und Insomnie einige Tagen, was bedeutet? Ein Tage oder ein, zwei, Zwei drei, Tage, zwei, zwei drei Tage. Tage. Ne, Ja. das hat sich langsam verschlechtert, ja. Okay. Haben wir über Fieber gesprochen? Habe Nein. ich nicht gehört. Hat gerade jemand gefragt? Ich habe keine Angabe zu Fieber. Also ich denke mal, er hat sich nicht gemessen und er fühlt sich aber auch nicht fiebrig. Okay, danke. Jo. Okay. Sie sind, spüren Sie nur brennen de Wasserlassen oder Schmerzen? Schmerzen, brennen und diese heftigen Schmerzen. Schmerzen, ja. Okay. Dizleri und Algürü. Zwei gibt es. Zwei verschiedene Sachen, wie auch Ja. immer, ja. Okay. Können wir als das Gespräch anfangen? Okay. Hallo, guten Tag, Frau Oberärztin. Guten Tag. Ich habe neue Patienten aufgenommen. Hätten Sie kurze Zeit für mich, um Ihnen vorzustellen? Oh ja, natürlich. Wen haben Sie denn gesehen? Okay, ja. Unsere Patient heißt Herrn Joachim Schäfer. Er sei 48 Jahre alt und 1,83 Meter groß und 90 Kilo schwer. Okay. Er stellte sich heute bei uns aufgrund progredierte Rücken Progredient nicht. okay. Bestehender. Bestehende Akut aufgetretener bestehender. auf akut getretene bestehende Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in den Genitalbereich vor. Inguinal Bereich und Inguinalbereich vor. Und der Patient ja diese Schmerzen Schmerzen sei krampfartig und drückende stechende diese die Schmerzen seien krampfartige, drückende, stechende Schmerzen. Er habe sich einmal übergeben und die Schmerzintensität liege 8 bei auf der Schmerzskala. Bei 8 von 10, ja. Und der Patient habe im Blut gesehen im Wasserlassen nein, in Also er hat beim Mixio Wasserlassen, hat er Mixio Blut, pass auf, der ja. Patient hat beim Wasserlassen Blut bemerkt im Urin. Ne? Im Urin ja Ja, okay. ja. Die Vegetativanamnese die Vegetativanamnese ist unauffällig bis auf Insomnie und Dysurie. Ja, Insomnie und Dysurie. Die Frage nach Gewichtsveränderungen und Defekation Probleme und Stolperost sowie Fieber wurden verneint. Als Vorerkrankungen seien nur arterielle Hypertonie bekannt. Er nehme dagegen Diltiazem 90 Milligramm zweimal am Tag ein. Er wurde nicht operiert, aber er habe ja linken Arm er habe linken Arm verbrennt. Verbrannt, er hat oder hat sich eine Verbrennung zugezogen. Ja, und vor einem Monat habe ein Arzt zu dem Patienten Orthese empfohlen, aber er könnte nicht tragen, weil wegen Wegen ja seiner Arbeit kann er sie nicht tragen. Aber warum hat er die verordnet bekommen? Warum hat er die Orthese verordnet bekommen? weil das ist in Bezug Wie auf heißt das ihre Ding? in ihre Job das Nein, warum hat der Arzt eine Orthese verordnet? Was hatte er für Beschwerden rezidivierend? und Das Ding heißt Tendovaginitis. ja, Tendo, das könnte sein, ja. Ja, Sehnenscheidenentzündung, hat er gesagt. Ne? Ja, okay. Ich konnte nicht verstanden, okay. Ja, okay. Er habe allergisch gegen Wespenstiche. Wespenstiche. Wespen sind diese Wespen. gelben, diese gelb-schwarz gestreiften Insekten, die sich liebend gerne auf Marmelade und Kuchen und Ha, okay. Pflaumen und sowas setzen, ja? Wespenstiche, okay, Wespenstiche. Wespenstiche, ja. Wespenstiche. Es äußert sich Dyspnoe und Exanthem. O da Kurs anaphylaktische Schock. Er hat Schleimhautschwellung gesagt, genau. Und er habe Laktoseintoleranz. Es äußert sich Meteorismus und Diarrhe. Der Vater der Vater des Patienten leide unter und leide unter Trombe Ulcus Ulcus Cruris. Deswegen habe er vor einem Jahr rechte große C abgenommen wurden. Amputation. Amputation wurden. Ja, wie heißt die Grunderkrankung beim Vater? Cruritis. Ulcus Ulcus Cruritis oder Cruris. periphere arterielle Verschlusskrankheit. Er hat gesagt Ulcus. Verschlusskrankheit. Ja, Ja. Verschlusskrankheit, Sie haben gesagt. Also PHVK, ne? Ja. Aber PAVK, okay. Sie haben gesagt, eine große Wunde gibt es und das heißt Ulcus Cruritis. Aber komplett. Er hat eine PHVK mit Ulcus cruris und Richtig. mit Zustand nach Amputation. Großzehenamputation. Amputation. Ne? Ja. Okay. Die Mutter des Patienten leide unter vertebral Probleme. Aber der Patient erinnert sich nicht die Diagnose Genau. und er sei Einzelkind und er sei getrennt und mit seiner Frau Ehefrau er Von habe getrennt von seiner Frau, ne? Also getrennt getrennt. lebend im Augenblick. Okay, geht. Er habe gesunde drei Kinder. Er sei Drei gesunde Kinder. drei gesunde Kinder. Er sei Bäcker Und er habe vor 5 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Und er raucht sie rauchte 20 Zigaretten pro Tag. Das entspricht 20 Packung Jahr. Und seit 30 Jahren trinke er 2 oder 3 Glas Bier Feierabend. Also jeden Abend, ja. Jeden Abend. Und die Frage nach Drogenkonsum wurde verneint. Er treibe nicht regelmäßig Sport. Und er sei dreimal gegen Corona geimpft. Die Frage nach Auslandreisen wurden verneint. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Cystitis. Okay. Ja, Ja, was wäre differenzialdiagnostisch? Urolithiasis, das ist am besten. Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Urolithiasis hin. Die Differentialdiagnostisch kommen in Cystitis und Cystitis und Colit. Nein, Cystitis, was könnte man sagen? Cystitis und Hexenschuss oder Ah, sowas, ja, okay. Hexenschuss und was kann ich sagen? Das war's. Das Eigentlich, also ich hab noch akutes Abdomen hier stehen, ja. aber finde ich eigentlich nicht so richtig zutreffend. Ja. Also, Okay. ja, okay, gut. Was machen Sie denn jetzt mit dem Patienten? Ich würde zuerst körperlich untersuchen. Ja, worauf achten Sie bei der körperlichen Okay. Untersuchung? Ich würde erstmal Inspektion machen. Als Inspektion würde ich Hautverfärbung und Urin Farbung beurteilen oder was hast du? Okay. Nein. Als nach dem Inspektion würde ich Auskultation, Palpation, Ja, und Perkussion was erwarten Sie da? machen. Okay. Ich glaube, wenn ich unten Rippen, Bogen, Area und was könnte ich sagen? Ich mach mal was. Perkussion machen. Ja, das Ja. Rippen, Bogen. Wo klopfen Sie denn? Ja. Der Das Mann hat ist. Ah, Flankenschmerzen. Flankenschmerzen. Ja, Flankenschmerzen. Also klopfen Sie. Nierenbereich. Ja. Nierenlager. Ja. Ja, natürlich. Klopfschmerz im Nierenlager. Und was können Sie auch feststellen? Was kann man ja vermuten? Das ist Schmerz, Dass das wenn weh tut, ja, das auf alle ja. Fälle, ja. Aber was kann man wahrscheinlich sogar, nein, der ist nicht so sehr fett, ne? Nee, der ist nicht so fett. Was kann man wahrscheinlich durch die Bauchdecke feststellen? Wo hockt die Blase? Das ist ja Ja. und wenn ich Blase Palpation mache Murphy-Zeichen, Courvoisier-Zeichen. Loslassmerzen, Los Abdelkanung. Apeshpanukuk Los Tashmersen, ich denke ja. Und was kann ich sagen? Und um den, ja. Also wir erwarten beim also Kopfschmerz im Nierenlager erwarten wir erwarten einen Blasenhochstand, weil die Blase Blasenhochstand. wahrscheinlich voll ist. Ja, so. Dann gucken Sie, ob Abwehrspannung ist. Hat er wahrscheinlich, klar, weil er tierische Schmerzen hat. Und Loslassschmerz, weiß ich nicht, wie das ist. So, dann was machen Sie als weitere Untersuchung? Jetzt ab, Ja, unabhängig vom Körper, von der körperlichen Untersuchung. Was machen Sie mit dem okay. Labor? Ich würde Blutbild und Nierenwerte, Leberwerte und CRP und Sedimentation, Rave Ja, genau. Ja, beurteilen. gut. Ja, und was machen Sie noch im Labor? Labor und wir können im Urinstatus Genau. im Labor untersuchen. Ganz genau. Wichtig, ne? Ja. Ja. Ja. Gut. Und was machen Sie für apparative Untersuchungen? Ja, Sonografie, Abdominalsonografie durchführen. Was werden Sie denn da sehen wahrscheinlich? Ich denke, das Harnblasewand sehen. Wenn Sie ganz großes Glück haben, können Sie auch was sehen? Okay, und was sehen? Das ist zum Beispiel Steine, Ja. können ja. Vielleicht haben Sie sogar schon den Schallschatten vom Stein, ne? Ja. Wenn Sie das gut einstellen können, ne? Genau. Gut. Ja, was wäre die nächste Option? Was würde man dann weiter technisch untersuchen? Tomografie veranlassen. Eine Tomografie? Oder Zystoskopie, Zystoskopie. würde ich eher Ah, sagen, ne? Ja, ja, erstmal. Zystoskopie. Zystoskopie. Gut, und Und ja, irgendwo findet man dann ja wahrscheinlich, dass da irgendwo ein Stein sitzt, ne? Wo könnte der sitzen? Der kann im Harnleiter sitzen oder im Harnleiter, ja. Nierenbecken. Oder Ich im denke Nierenbecken. Uretra. Also im Harnleiter, in der Uretra. Ja, okay, gut. Und das macht ihm die Schmerzen und das macht ihm auch die Schmerzen beim Wasserlassen wahrscheinlich, weil er dann eine Entzündung hat. Gut. Was wäre dann die Therapie für diesen Patienten? Das Stoßwellentherapie, ich würde Stoß Erstmal. erstmal, okay. Erstmal würde ich Der braucht endlich was gegen seine Schmerzen. okay, ja. Erstmal würde ich Zugang legen. Danach Jawohl. würde ich Schmerzmedikamente verabreichen. Und dann anschließend würde ich ich kann nicht genau sagen, was könnten Spasmolytika zum Beispiel. Spasmolytika, Buscopan verabreichen. Buscopan, ja. Und gegebenenfalls Opiat, ja, oder Opioid. Opiat. Und kriegt der zusätzliche Flüssigkeit? Ja, Flüssigkeit. Spülen, spülen, spülen, ne? Der braucht eine Infusion natürlich, zackig, ne? Okay, gut. Und dann kommt jetzt die Geschichte, wie gehen wir an den Stein ran? Wovon hängt das ab? Welche Steinbehandlung man macht? Stoß, nein. Groß, wie groß Stein und welche Therapie empfehlen? Ne? Also wenn es große Steine sind, macht man Stoßwellentherapie, um die erstmal klein zu hacken. Ne? Und bei den kleinen? Bei den Kleinen, ich leider weiß nicht, ich weiß Spontan. Ich denke, da spontan, versucht man, ob die spontan. spontan abgehen. Genau. Naja. Mit ordentlich Flüssigkeit und Spasmolytika, dass man das versucht. Ne? Jo. Gut. Bewegen, Ja, ja. dann. Ja. Wobei das natürlich schwierig ist, wenn man solche Schmerzen hat, bewegt Ja. man sich nicht so gerne. Ich weiß, dass das Beste ist Treppe hüpfen. Ja, auf einer Treppe runterhüpfen. Aber wenn Sie solche Schmerzen haben, fällt Ihnen, glaube ich, auch was Schöneres ein, als eine Treppe runterzuhüpfen. Aber für den Stein wäre das natürlich super. Ne? Okay. Gut, ja, halten Sie mich auf dem Laufenden über Herrn Schäfer. Erzählen Sie mir, was bei den Untersuchungen rauskommt. Und dann bin ich gespannt, ob sich das bestätigt und wie groß die Steine sind im Zweifelsfall. Was für Steine könnten das denn sein von der Chemie her? Und Ja, Kalziumsteine oder Kalziumsteine. entweder sind es Kalziumsteine oder? Ich weiß nicht. Oxalsäure, also Oxalate. Oxalat. Ne? Oxalat, okay. Genau. Okay. Das sind die Sachen, die, also, und das könnte man eben auch im Urinstatus quasi schon feststellen, ob es da einen Überschuss an Kalzium gibt und Aber oft Calciumoxalat mischen zusammen. Oder Calciumoxalat, beides, ja, ja. Ja, genau. beides. Ja. Okay, gut. Ja, dann, wie gesagt, halten Sie mich auf dem Laufenden, wie es dem Herrn Schäfer geht. Wir haben hoffentlich noch ein Bett auf der urologischen Station für ihn. Ja, okay. Ne? Okay, gut. Sie haben selber gemerkt, die Anamnese war super. Aber das Vorstellen ist gut, ja, ich verstehe. Ja, das war ein bisschen holperig. Ja? Wobei sicherlich ein Faktor war, sie waren zwischendurch einmal gestört. Das macht sicherlich auch was aus. Einige Sachen waren ja ziemlich flüssig, aber da waren sprachlich eben auch noch ein paar Probleme dabei. Und bei den Nachfragen waren sie auch nicht so ganz souverän. Ne? Obwohl eigentlich müsste das doch, also innere gehört die Urologie ja irgendwo mit dazu. Müsste doch eigentlich so ein bisschen mit in ihrem Fachgebiet liegen. Oder? Oder sind das sprachliche Probleme? Ja, Haben Sie die Fragen nicht verstanden? Ja. ich habe Frage, also ein bisschen sprachliche Probleme, ja, nicht ein bisschen Ah, los. okay. Anstrengend, und er hat sehr anstrengend. Es war sehr angestrengt, ja. Ja, ja, Ja. ja. Ja, gut. Ja, ich muss gerade über, also ich habe mir nicht viel aufgeschrieben, aber es war schon auffällig, dass die Formulierungen ein bisschen holperig waren. Und ich habe zum Teil gleich korrigiert, haben Sie gemerkt, ne? Ich bin gleich reingegangen. Das ist immer sicherer, als wenn ich mir das aufschreibe und hinterher, dann haben wir gleich. Dann haben wir gleich die Korrektur, wenn der Fehler kommt, ne? Ja. Vielleicht hören Sie es nochmal an, in Ruhe, dass Ja. Sie selber hören, wo es die Schwierigkeiten gab. Ich kann Ihnen nur anbieten, machen Sie das Gleiche, was Ihr Kollege auch gemacht hat jetzt. Schicken Sie mir Ihren schriftlichen Bericht und schicken Sie ihn ungefiltert. Ja, schicken Sie ihn, ohne dass Sie den durch eine Korrektur laufen lassen, sondern schicken Sie ihn so, wie Sie ihn schreiben würden. Ja, spontan. Und dann sehen Sie, Ja, im Nachhinein, wo es die Probleme sprachlich gibt. Ja? Verstehen Okay. Sie? Ja, Ja? verstehe ich, verstanden. Ja? Dr. Gündes hat meine E-Mail-Adresse und Ja, kann Ihnen die geben und dann können Sie mir das schicken ich schicke. und ich verspreche zügige Bearbeitung. Ja? Also, Genau. das ist vielleicht noch so eine Möglichkeit, dass man nochmal so sieht, wo gab es die Sprachprobleme. Ne? Muss ich verstehen. Aber ganz ehrlich, die Anamnese war richtig, richtig gut. Ja, also die Aufnahme. Da waren Sie sehr zugewandt. Was ich toll fand, Sie haben den Patienten immer wieder mit Namen angesprochen. Ja. Und Sie sind auch eingegangen, wenn der gesagt hat, wenn er schon was berichtet hat, haben Sie gesagt, Sie haben erzählt das und das. Ich frage noch einmal nach. So, der Dialog, der war richtig gut. Ja. Im Gegensatz dazu fiel dann wirklich der Bericht ein bisschen ab oder ja deutlich ab. Und versuchen Sie da noch mal ein bisschen schöne Formulierungen zu suchen und Okay. sich da ein bisschen sicherer zu machen. Okay? Okay, verstehe, danke schön, ja.